Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation. Facebook, der Plattformbetreiber für soziale Netze aus den USA, er kommt aus den Schlagzeilen nicht heraus. Spätestens seit dem Cambridge Analytica-Skandal wegen der Nutzung von Userdaten zur politischen Agitation und den massiven Fake-News-Affären im Zusammenhang mit den US-Präsidentschaftswahlen steht das milliardenschwere Unternehmen unter Dauerkritik. Aber auch die Übernahme des Chat-Messengers WhatsApp vor 5 Jahren und die seitdem andauernden Versuche, die Nutzerdaten gewinnbringend zusammenzuführen, bereiten dem Unternehmen ständige Scherereien mit Datenschützern und Kartellwächtern. Nun hat Facebook angekündigt, die technischen Plattformen des Facebook-eigenen Messengers mit denen von WhatsApp und dem Fotodienst Instagram zusammenzuführen. Frage an meinen Kollegen Marco Schuler im Silicon Valley. Was soll da entstehen? Ja, geplant ist da wohl eine große gemeinsame Plattform, kein neuer Superchat offenbar, der mit einer einzigen App bedient werden kann. Die Änderungen passieren im Hintergrund. WhatsApp, Instagram und der Facebook Messenger, die sollen künftig auf einer gemeinsamen technischen Plattform betrieben werden. Dazu muss allerdings der ursprüngliche Programmiercode aller drei Anwendungen angefasst werden. Ein Insider sagt, dass diese Operation sehr komplex, sehr aufwendig sei. Bis 2020 will man da laut New York Times fertig sein. Warum macht Facebook das? Welche strategische Bedeutung hat dieser Schritt der Zusammenlegung? Ja, dieser Schritt ist strategisch sehr bedeutend und zwar in zwei Richtungen. Einmal könnte das Netzwerk damit an noch mehr Kontaktdaten herankommen, wenn es die Adressbücher seiner Nutzer aus allen drei Diensten aus liest und abgleichen kann. Zum anderen könnte man mit der Zusammenlegung so das mögliche Kalkül einer Zerschlagung durch die Politik zuvorkommen. Denn wenn erst einmal alle drei Dienste, zusammenkommen sie auf gut 3 Milliarden Nutzer weltweit, unter einem technischen Dach vereint sind, kann man sie vermutlich nur sehr viel schwerer wieder voneinander trennen. Facebook steht ja mehr oder weniger unter Dauerkritik, zum Beispiel wegen der zahlreichen Fake-News-Vorfälle, aber auch die WhatsApp-Übernahme hat eigentlich ja nur Ärger vor allem mit der EU-Kommission gebracht und gleichzeitig laufen Facebook als Plattform nicht mehr die User einfach von selbst zu, die Zahlen stagnieren eher. Es gibt Aufrufe, Facebook zu zerschlagen. Können diese Schwierigkeiten ja zu einem existenziellen Problem für Facebook werden? Naja, die Zahlen stagnieren nur in Europa. Hier hat das Unternehmen in den vergangenen 7 Monaten rund 2 Millionen Nutzer verloren. Weltweit kommt es aber auf 2,6 Milliarden Nutzer. 2 Millionen fallen, wenn man das salopp sagen darf, da nicht weiter ins Gewicht. In den USA ist das Wachstum gering, aber es ist da. In vielen anderen Ländern außerhalb Europas ist das Wachstum nach wie vor groß, vor allem in Asien und in Südamerika. Einzig Europa schwächelt da. Facebook wappnet sich im Augenblick so ein wenig für ein Worst-Case-Szenario. Sollte sich die Politik in Washington zu einer Loslösung von WhatsApp oder Instagram entscheiden, was derzeit eher unwahrscheinlich ist, dürfte es dem Unternehmen mit seinen Milliardengewinnen, die es vor allem mit Facebook macht, immer noch sehr, sehr gut gehen. Ja, schauen wir ein bisschen näher auf diese Unternehmenszahlen. Wie geht es denn tatsächlich dem Unternehmen finanziell gesehen? Im letzten gemeldeten Quartal hat Facebook rund 4,5 Milliarden Euro Gewinn gemacht. Zwar sind die Margen deutlich geringer geworden, weil man viele tausend neue Mitarbeiter zur Abwehr von Fake News einstellen musste. Dennoch verdient der Konzern glänzend. Auf technologische Bedrohungen, wenn man darauf den Fokus mal legt, hat ja Facebook in letzter Zeit immer mit dem Aufkauf von bedrohlichen Konkurrenten wie eben WhatsApp oder Instagram reagiert. Trägt diese Strategie denn für die Zukunft noch? Nein, weil Facebook kaum mehr Konkurrenten aufkaufen dürfte, ohne sich hier vorher ein Veto der Politik einzuhandeln. Zuckerberg muss erstmal mit seinen beiden zugekauften Diensten WhatsApp und Instagram die nächsten Jahre auskommen. Aber so wie es aussieht, ist es dort eigentlich glänzend aufgestellt. Vor allem Instagram deckt ja sehr junge Zielgruppen ab, die es mit Facebook nicht mehr erreicht. Aber für sein Kernprodukt macht Facebook seit einiger Zeit heftig Werbung, zumindest hier in Europa. Für die Presse ist das Unternehmen auf einmal ansprechbar. Früher war das einfach nur ein schwarzes Loch. Es spendet Stipendien für Journalistenschulen oder finanziert Lehrstühle für Medienphilosophie. Warum hat das Unternehmen auf einmal nötig? Ja, das stimmt alles. Geschäftsführerin Sheryl Sandberg war ja erst in der vorvergangenen Woche auf großer Charmtour in Europa unterwegs und die Strategie scheint klar. Nach der russischen Wahleinmischung im Jahr 2016 sowie dem Cambridge Analytica-Skandal im vergangenen Jahr, da will man zeigen, dass man gelernt hat. In der Tat ist Facebook im Vergleich zu den vergangenen Jahren, da auch gegenüber der Öffentlichkeit und gegenüber uns Journalisten, deutlich transparenter geworden. Man hat aber zugleich natürlich Angst vor einer Regulierung durch die Politik und fürchtet vor allem die Macht Washingtons, aber eben auch aus Brüssel, der EU. Markus Schuler über Facebook und die Zusammenlegung seiner Messenger-Plattform. Vielen Dank.